Den Sunday Service. In der letzten Stunde gibt es noch Musik von Jackson and his Computer Band. Guido Möbius ist dabei, Men Among Animals, Ebony Bones und Grey Reverend. Gerade eben hörten wir Rafferty alias Benjamin Stefanski, einem DJ und Musiker aus England, der gerade mit Sleep of Reason sein Debütalbum veröffentlicht hat. Vorher gab es schon eine Menge EPs und sein Track Touching war zu hören. Rafferty alias Benjamin Stefanski hat auch ein Label gegründet und hat auch schon einen ganz, ganz großen Wurf gelandet, nämlich Luna George entdeckt und die ersten Tracks von denen herausgebracht. Die sind ja gerade ganz groß im Kommen in England und am Durchstarten mit ihrem Debütalbum, welches da heißt Buddy Music. Hier kommen sie mit Outlines, Luna George. It's not like a deja vu and it's not an illusion. make me feel sad, but it never really makes me feel glad. Cause all the good times we had could never be bad. My friends don't ask anymore, but they think about it, I'm sure. Now it's just down to me. Is this paper all I got to keep you with me? Aluna George und ihr Track Outlines. Aluna George, das sind zum einen, na, wie heißt sie noch gleich? Aluna Francis und dann George Reed. Sie singt ziemlich R&B-mäßig und der George Reed dreht ein bisschen an den Knöpfen und fügt die Musik dazu. Die beiden sind gerade das Ding der Stunde. Alle von NME über die Times, Sunday Mirror und Dutzend weitere sagen, das ist die Band der Stunde, the ones to watch sozusagen. Und die Debütalbum Body Music vor kurzem erschien. Sicherlich einer der Alben des Jahres in England. Wenn man solche Musik mag, kann man sich dafür begeistern. Wenn man da keinen Draht für hört, kann man es einfach nur hassen. Ich glaube auch wirklich so eine Band, die so ein bisschen polarisiert. Trotzdem einige ganz, ganz gute Tracks da drauf auf ihrem Album Body Music. Hier ein weiterer Attracting Flies, Aluna George. From a ticket out. I hear you out, you hear me out. I hear you out. Attracting Flies, Aluna George hörten wir, R&B und Elektro aus England. Elektro und Pop machen eher Braids. Die kommen aus Kanada, haben 2011 ihr Debütalbum Native Speaker abgeliefert und das wurde auch ein bisschen abgefeiert. Jetzt gibt's den Nachfolger Flourish Parish von Braids und auch da gibt's wieder feinst Elektropop drauf zu hören. Hier ihr Track Friend. Here I am. Das war Friend, ein Track von Braids, einer Band aus Kanada, die ich noch gar nicht so lange auf dem Zettel habe, muss ich ehrlich zugeben, sondern erst seit, weiß ich nicht, mehr zwei, drei Tracks von denen in die Hände gefallen sind. Und ich werde auch mal ihr Debütalbum Native Speaker vor zwei Jahren nochmal mir anhören müssen, glaube ich. Das neue Album Flourish Parish auf jeden Fall kann bisher überzeugen. Jackson and his Computer Band haben 2005 ihr Debütalbum veröffentlicht. Smash hieß das und danach war es lange still um diese Band. Jackson ist in diesem Fall Jackson Fourgault heißt er. Der kommt aus Frankreich, wohnt in Paris und hat sich 8 Jahre Zeit gelassen für sein neuestes Werk Glow. 8 Jahre, in denen eigentlich in Frankreich ziemlich viel passiert ist. Daft Punk haben ein paar Platten rausgebracht, Phoenix auch, Alex Goffer ist bekannt geworden und so weiter und so fort. Aber Jackson and his Computer Band haben sich so ein bisschen verkrochen. Jetzt sind sie zurück. Wie gesagt, Glow, ihr neuestes Album. Ziemlich sperrig teilweise das Ganze und mit ziemlich fiesen Synthi-Sounds auch dabei. Hier kommt er mit dem Track Seal. So, der Track Seal von Jackson and his Computer Band Auf das neueste Album Glow mussten wir 8 Jahre warten. Ob die Fans ihnen das verzeihen oder nicht inzwischen weggelaufen sind, das bleibt abzuwarten. Nur 4 Jahre warten musste man auf das neue Album von Ebony Bones. Sie ist eigentlich eher Schauspielerin, britische, hat in diversen, ich weiß nicht, Soaps oder ähnlichem sich einen Namen gemacht, aber auch als Künstlerin eine tolle Platte rausgebracht. Das hieß damals The Bone of My Bones, 2009 ihr Debütalbum, eine tolle Platte, die ja irgendwie auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, die ganzen Elektronik mit so ein bisschen karibischen Beats und sowas alles verinnerlicht hatte und mit britischem Pop natürlich auch noch. Und jetzt gibt's endlich von Ebony Bones den Nachfolger. Behold a Pale Horse heißt dieses Werk und ja, das kann eigentlich nahtlos anschließen an das, was sie vorher gemacht hat. Nicht ganz so radikal, nicht ganz so extrem vielleicht, aber trotzdem ein paar gute Tracks da drauf. Hier kommt der Song I Say von Ebony Bones. Wenn ich den richtigen Track hier eingespielt habe, habe ich sogar schon, dann kommt er jetzt auch hier. Ebony Bones. Who can only warn me on these silence. Down is such a long way for me. You don't want to know. Taken from the outside, I can be the one who always almost gone before you run. Believe me, you don't want to know. Left behind, everlasting, everything is on the other side. Everlasting, everything is on the other side. You don't want to go. Save it for the winter, making angels in the snow. Left behind, everlasting, everything is on the other side. So let me lasting, everything is on the other side. Immer noch der Sunday Service, das gerade eben war. Der großartige Gray Reverend aus Brooklyn, New York, heißt eigentlich wirklich Larry D. Brown, machte wundervolle Musik, ganz einfach gestrickt, ähnlich wie auch das José González oder Barbarossa machen, war ja schon mal Thema in der ersten Stunde. Und Gray Reverend hat mit Heroes Lie gerade eben seine zweite Platte veröffentlicht. Und die ist Platte der Woche hier beim Sunday Service. Gerade eben war der Track Everlasting zu hören. Und hier ein weiterer von ihm, My Hands. My hands, they still believe in you. My heart learns that I'm staring through. My back against the wall, singing yesterday's lines. Wish that you could see me through tomorrow's eyes. And you're so in love with no one, it seems. So clear your tears, will they drown your dreams? Hörten wir mit seinem Track My Hands, das Ganze vom Album Heroes Lie, Platte der Woche hier beim Sunday Service. Larry D. Brown, alias Grey Reverend aus Brooklyn, hat vor 2 Jahren schon mal eine Platte aufgenommen. Of the Days hieß die damals. Auch wunderschön, zumindest die 2, 3 Tracks, die ich davon kenne. Das ganze Album gab es damals leider nie auf Vinyl, sondern nur auf CD und vielleicht wird es ja doch nochmal nachhinein auf Vinyl veröffentlicht. Neue Platte auf jeden Fall sollte es in allen Formaten geben. Er macht nicht nur Solo-Musik, Grey Reverend, sondern ist auch noch Musiker beim Cinematic Orchestra, wo es ja ganz anders zugeht musikalisch. Und er ist auch noch Produzent, hat bisher einige unbekannte Künstlerinnen im Studio gehabt und die so ein bisschen produziert. Aber auch das, glaube ich, eher nicht der Rede wert, sondern eher seine Musik, die für sich spricht. Hier zu hören, Grey Reverend mit This Way. Say first, it's gonna get bad before it gets worse, and it will always be this way. You got your feet on the ground, that's all that you need, but my head's in the clouds and my heart's on my sleeve. And it will always be this way. Now that you're Feinste Musik hier von Grey Reverend. Sein Track hieß This Way, das Ganze vom Album Heroes Lie, Platte der Woche hier beim Sunday Service, dazu auch mehr auf der Homepage, wie immer unter sundayservice.de. Ich würde gerne mal so einen Doppelpack sehen, José González, Grey Reverend, vielleicht auch die beiden im Duett, das würde sicherlich sehr, sehr gut zusammenpassen. Guido Möbius als nächstes, ein Künstler, der in Berlin ansässig ist und der vor gut einem Jahr mit Spirituals damals sein viertes Album veröffentlicht hat. Jetzt gibt es dazu entsprechende Remixe, Though the Darkness Gathers heißt dieses, Spirituals Tracks also nochmal geremixed und wir hören den Track Godhead and Mix, im Original heißt der Track Godhead Appears, hier in der Version von Gangpol and Mit, einem französischen Duo, welches aus diesem eigentlich eher fiebrigen Song so eine ja, Voodoo-Jazz-Version macht mit Höchstgeschwindigkeitsfinale im 7/4-Takt, hört selbst. He comes from above in manifest love. Das war Angele David Guillou, eine Künstlerin, die ja bei vielen Platten mitgemacht hat, die man wahrscheinlich gehört hat. Bei Piano Magic war sie mit dabei, hat auch mit ausgeholfen bei Aufnahmen von The Go Team oder auch bei Peter Astor. Jetzt hat sie eine Platte aufgenommen, Kuruma heißt diese. Darauf gibt es sehr, sehr ruhige Klavierstücke. Bei einigen wird auch mal gesungen ab und zu, wie bei dem eben gerade gehörten Track But Now I Am Joyful. Aber in der Regel sind die wirklich dann eher instrumental, diese Tracks hier von Angele David Guillou. Ich weiß nicht, ob sie französischstämmig ist, weil sie so ein Akzent in ihrem Namen drin hat. Ich schätze mal, dass es dann schon so der Fall ist. Die Man Among Animals als nächstes. Aus Dänemark kommen sie und haben mit Buried Handsome gerade ihre neue Platte veröffentlicht. Hier ihr Track Kathy. Kathy, do you remember home? eine kleine Hommage an Kathy, wer auch immer sie ist, von den Men Among Animals. Buried Handsome heißt das neueste, das dritte Album der Dänen. Darauf gibt's wie gewohnt Indie-Pop mit schwelgenden 60s-Harmonien. Owen, das ist Mike Kinsella, der hat schon bei diversen Bands mitgemischt. American Football zum Beispiel, Captain Jazz oder auch bei den Owls. Als Owen macht er Solomusik und hat vor kurzem mit Lamy de Peuple sein neuestes Soloalbum veröffentlicht. Davon hören wir seinen Song Bad Blood. You can't hide from where you come from. It's in your veins and in your heart. Das war Owen mit seinem Track Bad Blood und das war auch der Sunday Service für heute. Ich verabschiede mich, bedanke mich wie immer bei allen von euch fürs Zuhören. Letzter Track kommt von den Dodos, von ihrem neuesten Album Carrier, hier die Band aus San Francisco mit ihrem Track Death. Something to complain about.